wir so weit kommen. Wieso hast du mir mein Leben weggenommen? Mein Herz schlägt schneller, denn ich kann nicht länger. Halt den Drang nicht weiter. Es würde gerne dich zerstören. Komm mir doch nicht an dich heran. Verbrenne deine Briefe wie Spiritus im Grill. Habe mich mit Papier geschnitzt. Sehe mein Blut überall. In meinem Kopf entsteht ein Bild. Schieß schneller als der Schall. Mein Kopf ist überflutet von Szenen, die Welt nicht will. Ich sehe deinen Kopf zwischen meinen Händen. Du zitterst gar bärmlich. Reiß dir den Kopf ab und frage mich. Wie tief kann das Gefühl des Hasses gehen? Wie weit kann man den Todesschrei vernehmen? Wie lang bleibt dieser Schmerz in meinem Herzen? Wie oft laufe ich über ausgebrannte Kerzen? Wieso hast du dich für diesen Weg entschieden? Weshalb hast du es nur so weit getrieben? Warum hast du mich so schamlos ausgenutzt? Aber niemals hast du dich um mich geschert. Hast dich hinter deinem goldenen Haar versteckt. Hast gedacht, dass man dich dort nicht entdeckt. Aber wusstest eigentlich, dass du falsch gedacht hast. Aber wusstest eigentlich, dass du falsch gedacht hast. Wie konnte es nur so weit kommen? Du hast mir meine Hoffnung genommen. Ich kann und will nicht noch weiter mit dem Wissen, dich auf dieser Erde zu haben, auf dieser Erde leben. Rate mal, was meine Konsequenz ist. Rate mal, was meine Konsequenz ist. Wie tief kann das Gefühl des Hasses gehen? Wie weit kann man den Todesschrei vernehmen? Wie lang bleibt dieser Schmerz in meinem Herzen? Wie oft laufe ich über ausgebrannte Kerzen? Wieso hast du dich für diesen Weg entschieden? Weshalb hast du es nur so weit getrieben? Warum hast du mich so schamlos ausgenutzt? Horror!